Erster an einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Seine Jünger pflückten Ähren und aßen sie. Sie rieben die Ähren mit den Händen. Zweiter, einige Pharisäer fragten, warum tut ihr etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist? Dritter, Jesus antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Er und seine Männer waren hungrig. Vierter, David ging in den Tempel Gottes. Er nahm die heiligen Brote. Er aß davon und gab sie seinen Männern. Nur Priester durften diese Brote essen. Fünfter, Jesus sagte zu ihnen, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Sechster, an einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Er lehrte dort. Ein Mann hatte eine kranke rechte Hand. Siebter, die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus genau. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie wollten ihn dann anklagen. Achter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der kranken Hand, steh auf und komm nach vorne. Der Mann stand auf. Neunter, Jesus fragte sie, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Soll man ein Leben retten oder zerstören? Zehnter, Jesus sah alle Leute an. Dann sagte er zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann tat es, und seine Hand wurde gesund. Elfter, sie wurden aber sehr wütend. Sie sprachen miteinander, was sie Jesus antun könnten. Zwölfter, in diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg. Er wollte beten. Er betete die ganze Nacht zu Gott. Dreizehnter, als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich. Er wählte 12 von ihnen aus. Diese nannte er Apostel. Vierzehnter, das waren Simon, den er Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder. Auch Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus. 15. Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus. Simon, der Eiferer genannt wurde. 16. Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot. Judas Iskariot wurde später zum Verräter. 17. Jesus kam mit ihnen vom Berg herunter. Er stand auf einem flachen Feld. Viele Jünger waren bei ihm. Auch viele Menschen aus Jude, Jerusalem, Tyrus und Sidon waren da. Sie kamen, um ihn zu hören. Sie wollten auch von ihren Krankheiten geheilt werden. 18. Auch Menschen, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. 19. Alle Menschen wollten ihn berühren. Eine Kraft ging von ihm aus. Diese Kraft heilte alle Kranken. 20. Jesus sah seine Jünger an und sagte, glücklich seid ihr Armen. Denn das Reich Gottes gehört euch. 21. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert. Ihr werdet satt sein. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint. Ihr werdet lachen. 22. Glücklich seid ihr, wenn die Leute euch hassen. Wenn sie euch ausschließen und schlecht über euch reden. Wenn sie euren Namen als schlecht bezeichnen, wegen des Menschensohnes. 23. Freut euch an diesem Tag und seid froh. Eure Belohnung im Himmel ist groß. Denn ihre Vorfahren haben dasselbe mit den Propheten gemacht. 24. Aber weh euch Reichen. Ihr habt euren Trost jetzt. 25. Weh euch, die ihr jetzt satt seid. Ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht. Ihr werdet traurig sein und weinen. 26. Weh euch, wenn alle Menschen gut zu euch sind. Denn ihre Vorfahren haben dasselbe mit den falschen Propheten gemacht. 27. Aber euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. 28. Sprecht Gutes über die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. 29. Wenn jemand dich auf eine Wange schlägt, halte auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Mantel nimmt, gib ihm auch dein Hemd. 30. Gib jedem, der dich bittet. Wenn jemand etwas von dir nimmt, verlange es nicht zurück. 31. Was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen. 32. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran besonders? Auch Sünder lieben die, die sie lieben. 33. Wenn ihr nur Gutes tut denen, die euch Gutes tun, auch Sünder tun dasselbe. 34. Wenn ihr nur denen Geld leiht, von denen ihr es zurückbekommt, auch Sünder leihen Sünder. Sie wollen dasselbe zurückbekommen. 35. Liebt eure Feinde und tut Gutes. Leiht Geld, ohne Hoffnung, es zurückzubekommen. Dann wird euer Lohn groß sein. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein. Denn er ist gut zu den Undankbaren und Bösen. 36. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. 37. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott nicht über euch urteilen. Verurteilt andere nicht, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Sprecht andere frei, dann wird Gott euch freisprechen. 38. Gebt, dann wird euch gegeben werden. Man wird euch ein volles, geschütteltes und überfließendes Maß geben. Denn mit dem Maß, das ihr benutzt, wird man euch auch messen. 39. Jesus erzählte ihnen auch ein Beispiel: Kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Nein, beide werden in eine Grube fallen. 40. Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Jeder Schüler wird sein wie sein Lehrer. 41. Warum siehst du den kleinen Splitter im Auge deines Bruders? Aber du bemerkst den großen Balken in deinem eigenen Auge nicht. 42. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge nehmen? Du siehst doch den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Du Heuchler! Nimm zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders nehmen. 43. Ein guter Baum bringt keine schlechte Frucht. Ein schlechter Baum bringt keine gute Frucht. 44. Man erkennt jeden Baum an seinen Früchten. Man pflückt keine Feigen von Disteln. Man pflückt keine Trauben von Dornbüschen. 45. Ein guter Mensch sagt Gutes, weil sein Herz gut ist. Ein böser Mensch sagt Böses, weil sein Herz böse ist. Was im Herzen ist, das sagt der Mund. 46. Warum nennt ihr mich Herr, Herr? Aber ihr tut nicht, was ich sage. 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt, ich will euch zeigen, wem er gleicht. 48. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut. Er grub tief und legte ein Fundament auf einen Felsen. Als ein Hochwasser kam, traf der Fluss das Haus. Es konnte das Haus nicht zerstören, weil es gut gebaut war. 49. Wer aber hört und nicht handelt, gleicht einem Mann. Er baute ein Haus auf die Erde, ohne Fundament. Als der Fluss darauf traf, brach es sofort zusammen. Der Schaden war groß,